herzlich willkommen zu der Podcast Sendung des Dialekten. Podcast in der Abstrakte zu der Biografie mit und von Wiesendorf Avenue. Wir schreiben das Jahr 1977. Das Land Jugoslawien existierte damals. Tito war deren Präsident, heute als Diktator bekannt. Wir sind zwar nicht der Meinung hier im Balkan, aber das ist auch nicht wichtig. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Dialekten-Podcasts in der abstrakten Suche nach der Biografie, etwas fauvistisch und verheiratet. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der letzten Folge. In dieser, und keine Sorge, die wird nicht so lang sein, obwohl ich sehr, sehr viel reden würde wollen. Ich habe nicht so viel Zeit. Auf jeden Fall, ich wollte mal ganz kurz die Gruppe SMAK vorstellen. Die existierte in Jugoslawien, existiert heute noch, heute aber in Serbien, mit mehreren Pausen. Auf jeden Fall, ich fand die Lieder von den Jahren 71 bis 81 besser als das, was sie heute machen. Jeden aber seine Sache. Auf jeden Fall, ich würde gern die Gruppe vorstellen. Ihr habt ganz kurz ein Lied gehört, das 77 aufgenommen wurde und das heißt Daire. Und Daire ist eigentlich ein Instrument, sowas wie eine kleine Mandoline. Und der Text ist eigentlich auch, naja, den Ende 70er zuzuschreiben, so Liebestext mit Instrumenten, die für einen sprechen, so aus dem Herzen. Und ich finde das cool. Ich finde das blöd heute mit den ganzen, also es gibt so wenige Sachen heute, die wirklich einen berühren. Vielleicht kenne ich die nicht, aber mein Beispiel sind die bekanntesten, und zwar die Amerikaner, die diese ganzen Pop-Sachen rausbringen, wo die Leute irgendwie ganz komisch Englisch singen. Ihr braucht nicht meiner Meinung sein, braucht niemand. Auf jeden Fall, ich verstehe es nicht. Zum Beispiel, ich mag die Gruppe Black Eyed Peas. Kennt ihr alle. Die Texte sind aber schwachsinnig, wenn man mal darüber nachdenkt. Aber ich meine, ich mag die Gruppe, so ihr Aussehen, die Videospots, das mag ich. Der Rhythmus, der ist auch cool, so Sommertag, Auto fahren, Fenster runter machen, super. Aber denkt man über die Texte, die bewegen mich gar nicht. So nach dem Motto, ja, jetzt machen wir mal Party, die Party hört nicht auf, Hauptsache es gibt Partys, denn wir mögen Partys, weil wir machen Partys. Super. Früher war es anders. Zum Beispiel, nein, ich glaube, ich brauche nicht mal Beispiele zu nennen. Ich finde sogar, also ich muss mich mal korrigieren. Genau, stopp mal hier, ich muss mich mal korrigieren. Ja, das passiert, wenn man also nicht live podcastet, sondern wenn man podcastet, ohne sich wirklich einen Plan darüber gemacht zu haben, worüber man reden will. Und zwar, es geht darum, dass eigentlich heutige deutsche Bands, nicht alle, und deutsche Sänger, nicht alle natürlich, aber manche, wirklich Lieder haben, die mich bewegen. Eins davon ist zum Beispiel Die Sterne, Tokotronic, Roger Cicero, und noch viele andere. Annette Louisien zum Beispiel, die finde ich, also ich finde die alle super gut, weil die Texte, die bewegen mich, es ist nicht nur die Musik. Und das suche ich dann halt eben überall. Und ich mag es nicht, wenn ich halt eben Lieder höre, die schwachsinnig sind. Obwohl, manchmal mag ich es doch. Naja, man muss schon zugeben. aber meistens mag ich es nicht. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr seid nicht so Musikfreaks wie ich, denn Musik bewegt mich und ich mag Musik, die mich bewegt, egal in welche Richtung. Und das war die Gruppe Smack. Na, vielleicht sollte ich ja mal was zu der Gruppe sagen. Also, in den Jahren haben die ein bisschen die Musikrichtung geändert und dann vom Progressive Rock kamen die zu Blues Rock, zu Jazz Rock und manchmal zu Hard Rock. Was auch immer Blues Rock und Jazz Rock heißen soll. Also ich finde, also diese ganzen Mischungen heute, ich finde das super geil. Ich habe keine Ahnung, ich mache mal ein Jazz, Ska, Rock, Volkslied oder so, sollte man mal versuchen. Auf jeden Fall. Der Gitarrist der Gruppe, der heißt Radomir Mihailovic. Schwer auszusprechen, ich weiß. Aber alle Leute nennen ihn das Rad. Oder sagen wir es mal in meiner Sprache, Točak. Er ist eigentlich einer der erfolgreichsten Gitarristen in Ex-Jugoslawien, weil der hat wirklich so viele Leute beeindruckt und ich finde zu Recht. Auf jeden Fall, ich lasse euch jetzt mal in Ruhe, sagen wir es mal so, und verbleibe mit einem Gruß an alle. Na, ich habe keine großartigen, bewegenden E-Mails bekommen oder Leute, die gerne genannt werden möchten. Wenn ja, schickt mir eine Mail, rubenvagabund@gmail.com, und ja, ich lese die dann mal oder spreche drüber oder keine Ahnung, was auch immer ihr wollt. Wobei, ich verspreche es nicht. Wenn es mir nicht gefällt, tue ich es weg. Auf jeden Fall, hier ist die Gruppe Smack und das Ende des Liedes, beziehungsweise die letzte eine Minute oder so. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis bald. Das war's von mir, euer Ruben Vagabund. Servus, euer Rumbagabund.